Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Schiller an Huber. Weimar, den 28. August 1787. Wie wenig ich noch auf den ruhigen, reflektierenden Ton gestimmt bin, der unsern Briefwechsel regieren soll, kannst du aus meinen Briefen an Körnern abnehmen. Ich kann nur historisch schreiben, Wollust aus meiner Einsamkeit und meinen stillen Unterredungen mit euch zu schöpfen, dazu behage ich mich noch zu wenig. Das Resultat aller meiner hiesigen Erfahrungen ist, dass ich meine Armut erkenne, aber meinen Geist höher anschlage, als bisher geschehen war. Dem Mangel, den ich im Vergleich mit andern in mir fühle, kann ich durch Fleiß und Applikation begegnen, und dann werde ich das glückliche Selbstgefühl meines Wesens rein und vollständig haben. Mich selbst zu würdigen, habe ich den Eindruck müssen kennenlernen, den mein Genius auf den Geist mehrerer entschieden großer Menschen macht. Da ich diesen nun kenne und den Vereinigungspunkt ihrer verschiedenen Meinungen von mir ausfindig gemacht habe, so fehlt meinem Urteile von mir selbst nichts mehr. Um nun zu werden, was ich soll und kann, werd ich besser von mir denken lernen und aufhören, mich in meiner eigenen Vorstellungsart zu erniedrigen. Ich habe viel Arbeit vor mir, um zu meinem Ziele zu gelangen, aber ich scheue sie nicht mehr. Mich dahin zu führen, soll kein Weg zu außerordentlich, zu seltsam für mich sein. Überlege einmal, mein Lieber, ob es nicht unbegreiflich lächerlich wäre, aus einer feigen Furcht vor dem Unmöglichen und einer verzagten Unentschlossenheit, sich um den höchsten Genuss eines denkenden Geistes, Größe, Hervorragung, Einfluss auf die Welt und Unsterblichkeit des Namens zu bringen. In welcher armseligen Proportion stehen die Befriedigungen irgendeiner kleinen Begierde oder Leidenschaft gegen dieses richtig eingesehene und erreichbare Ziel? Das gestehe ich dir, dass ich in dieser Idee so befestigt, so vollständig durch meinen Verstand überzeugt bin, dass ich mit Gelassenheit mein Leben an ihre Ausführung zu setzen bereit wäre und alles, was mir nur so lieb oder weniger teuer als mein Leben ist. Dies ist nicht erst seit heute oder gestern in mir entstanden. Jahre schon hab ich mich mit diesem Gedanken getragen, nur die richtigere Schätzung meiner selbst, wozu ich jetzt erst gelangt bin, hatte noch gefehlt, ihm Sanktion zu geben. Du wirst noch einige Jahre verlieren, fürchte ich, ehe du dahin gelangst, kann ich dir durch mein Beispiel und meine Vernunftgründe den Weg verkürzen, so werde ich umso freudiger dein Freund sein. Ich schäme mich meines Daseins bis hierher, und auch in deinem Namen erröte ich darüber. Glaube mir, es steht unendlich viel in unserer Gewalt. Wir haben unser Vermögen nicht gekannt. Dieses Vermögen ist die Zeit. Eine gewissenhafte, sorgfältige Anwendung dieser kann erstaunlich viel aus uns machen. Und wie schön, wie beruhigend ist der Gedanke, durch den bloßen richtigen Gebrauch der Zeit, die unser Eigentum ist, sich selbst und ohne fremde Hilfe ohne Abhängigkeit von Außendingen, sich selbst alle Güter des Lebens erwerben zu können. Mit welchem Rechte können wir das Schicksal oder den Himmel darüber belangen, dass er uns weniger als andere begünstigte? Er gab uns Zeit, und wir haben alles, sobald wir Verstand und ernstlichen Willen haben, mit diesem Kapital zu wuchern. Vielleicht fehlt meiner Vorstellung, die ich dir hier gebe und so gerne eigen machte, das Leben, das zu deiner Überzeugung verlangt wird. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, sie deinem Verstande endlich noch anschaulich zu machen. Ich weiß nicht, wie viel du indessen getan hast, aber ich wünschte, dass jeder unter uns vor dem andern verlegen würde, zu bekennen, dass er nichts getan hat. Lass mich bald von deiner Tätigkeit hören. Ich werde dich desto lieber haben, je mehr ich dich hochschätzen kann. Lebe wohl für heute. Es ist 11:30 Uhr und vor dem Essen soll ich Charlotten noch besuchen. Dorchen grüße recht herzlich und die Minna. Ich bin unter euch mit meinen besten Empfindungen. Dein Schiller. Notabene, Charlotte lässt euch alle recht schön grüßen.